Come sta la Luna? Wir sind jetzt im Juni und August 1974. Can nehmen ihr neuestes Album Soon Over Babaluma auf und in diesem Song war Irmin Schmidt auch als Sänger zu hören. Irmin Schmidt, der am 10. April mit dem London Symphony Orchestra in London ein Konzert unter dem Titel The Can Project gab. 2011 sagte er dem Webmagazin The Drone: Ich habe nie einen Unterschied gemacht zwischen E- und U-Musik, höher und niederer Kultur. Ich mache gerne Rock, wirklich wilde Sachen und ich arbeite gerne an ausgefeilten Kompositionen. Das eine schließt das andere nicht aus. Alles mit der gleichen Ernsthaftigkeit, aber auch mit derselben Freude. Can fallen aus dem Rahmen des Rock, findet Eric Dehe, weil ihre Wurzeln tiefer reichen in ältere Formen von Musik. Holger Schukay lauscht Gesängen aus Vietnam. Irmin Schmidt hat Musikethnologie studiert und verehrt Guillaume de Machaut's Messe von Notre Dame, 1360 bis 65. Michael Caroli hält eine Verbindung zur Musik der Zigans mit der Geige, die er vom Großvater geerbt hat. Mit Irmin teilt Michael auch ein Interesse an der Musik Balis. Jackie Liebezeit, der Drummer, hat sich mit lateinamerikanischen Rhythmen befasst und ist sensibel für die indische Musik Ali Akbar Khans. Oft haben die Musiker von Can als Einflüsse Komponisten wie Steve Reich und Terry Riley genannt. Davon kommt einiges zum Vorschein im folgenden 8 Minuten langen Stück Quantum Physics, das wir jetzt noch bis zu den 5 Uhr Nachrichten hören können. Ohne die anderen wäre ich gar nichts. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich stände. Ich habe irgendwann mal gesehen, es war meine Vision, ich habe eine musikalische Vision. Und die zu erfüllen und in die Tat umzusetzen und für andere Menschen hörbar zu machen, erfordert meine ganze, wenn du so willst, erfordert meine ganze Lebenskraft. Weil ich weiß, ich kann nur einen ganz kleinen Teil davon überhaupt in die Tat umsetzen. Nur einen kleinen Teil davon, was überhaupt möglich ist. Und daran sehe ich auch, warum andere Menschen so wichtig sind. Mhm.